zu stark, sei schwach, da gut Nacht liegst du wach. Ein Instinkt, der von weit her erklingt und dich zwingt, unbedingt frei zu lassen, was nach außen dringt. Ein Gefühl aus der Stille, ein entgegengesetzter Wille, der an dir nagt und dich plagt, dich verbrennt, denn er ist dir fremd. Dieser Tanz voller Glanz, kein Denken mit dem Schwanz. Spürst ihre Nähe, ihre Stimme so vertraut, ihre Augen, ihr Haar, die weichert ihre Haut. Ein Kampf der Emotionen, wie Rosen gegen Kanonen. Der Zug deines Lebens hält an neuen Stationen. Die Wärme tief in dir erfuhrst du nur selten. Die Angst vor dem Maskieren des erbarmungslosen Helden. Statt Schlampe willst du sagen, ich habe dich gern auf der Suche nach der Wahrheit. Auf deiner Suche nach dem Kern. Zurück. Die Macht des Wanzers Stärke trennt dich von deinem Glück. Es ist die Regel Nummer 1, die dich trennt. Der Stärkere gewinnt und dein Ich verschwimmt. Während der Kampf mit dir ringt, fühlst dich wie ein Kind, wie ein Quell, der entspringt und doch wieder versinkt. Doch es stinkt dir an, das Klischee vom starken Mann, der immer kann. Doch du bist noch nicht bereit, hoffst für dich, es kommt die Zeit, die heilt alle Wunden. Auf der Suche nach ihrem Herz hast du dich selbst noch nicht gefunden. Was wird sie dir nur sagen, wenn du sagst, ich hab dich gern? Ist auch sie auf der Suche. Auf der Suche nach dem Kern. Auf der Suche nach dem Kern. Egal wie du dich quälst oder wie du es verdrängst, dein Herz wird immer stärker und es stirbt der coole Hengst. Dein Stolz, der sich durch deine Seele frisst. Dein Spiegelbild verrät dir nicht, ob du noch der Alte bist. Deine Faust rettet dich vor der Antwort, scherbenvollen tausendfach. Doch kannst du dir heute nicht gegenüberstehen, liegst du auch morgen Nacht noch wach. Sie wird dich machen, die Stärke, die Macht der Nacht. Ihre Schwärze, ihre Tiefe, ihre geheimnisvolle Pracht. Du schließt die Augen, fühlst ihren Atem, er streichelt dein Gesicht. Doch fort ist die Wärme, sobald der neue Tag entbricht. Doch bald wirst du es sagen, hey du, ich hab dich gern. Finde die Basis deines Ichs auf deiner Suche nach dem Kern. Auf deiner Suche nach dem Kern.